Das ist C-Level. Ja. Das habe ich doch am Anfang auch nicht gerafft. Nee, ich habe es das erste Mal gehört und habe mich gefragt, was wollen sie denn jetzt? Ja, auf C-Level. Ja. Ja, was ist denn C-Level? Ja, das ist dann der CEO, CIO. Das C-Level, der Wasserstand ist halt auf 3,50 Meter oder was. Ne, habe ich gedacht. Oder Flug, achso. C-Level. Das C-Level. Ja, wie die See geschrieben. Ja, genau. Willkommen. Willkommen, Andy. Willkommen, Patrick. Hi. Ich hoffe, ich kann das durchziehen, dich Patrick zu nennen. Denn wie auch gestern, machen wir es heute wieder anonym. Ja, wir wollen ja die echten Facts raushauen. So ist es. Ungeschminkt. Wir wollen uns die unverblümte Wahrheit. Genau, wir wollen uns ja nicht profilieren mit irgendwelchen tollen Know-how, sondern im Prinzip wollen wir uns nur nett unterhalten. So ist es. Ja. Nett unterhalten, Erfahrungen austauschen. So, und weil der Patrick, der ist ja hier der strukturierte Boy immer. Was hast du denn überhaupt auf deinen Zettel draufgeschrieben hier? Ich muss mir das erstmal angucken. Guckst du mal an. Was besprechen wir heute? Org-Strukturen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, oder? Org-Charts. Ja, weil grundsätzlich, ich denke mal, du möchtest damit sagen, dass so eine große Firma halt von innen gesehen eben nicht die große Firma ist, sondern sich in Scheibchen teilen. Irgendwie muss es sich ja strukturieren. Irgendjemand muss es ja irgendwie strukturieren. Oder man muss es zumindest versuchen. Und dann je nach Konzern oder Unternehmen ist es dann vielleicht nicht nur eine Linienorganisation oder eine Matrixorganisation, sondern dann irgendwie so eine Dreifach-Vierfach-Matrixorganisation, weil neben der Länderorganisation dann noch irgendwie ein globales Konstrukt dazukommt, um die ganzen Länder zu vereinigen, um da irgendwie nochmal Schnittstellen zu haben. Und plötzlich wird aus einer sogenannten Berichtslinie plötzlich irgendwie zwei oder drei und man muss plötzlich an drei Leute berichten. Und dann vielleicht nicht nur direkt berichten, sondern auch irgendwie sowas wie Dotted Line gibt es dann so einen Begriff, also so indirektes Berichtswesen. Und dementsprechend glauben wir, dass das Thema durchaus Potenzial hat für eine Folge. Von daher kann man sich da direkt mal ein bisschen drüber unterhalten. Ja, ich denke vor allem an der Stelle ist es besonders interessant, was riesige Organisationen angeht. Also wirklich, wenn wir in Konzernen oder großen Firmen denken, natürlich hat auch ein mittelständisches Unternehmen oder eine kleine Firma eine Organisationsstruktur. Die ist dann meistens relativ einfach. Da hat man 1, 2, 3 Ebenen. Ja, da gibt es einen Geschäftsführer, darunter Fachbereichsleiter oder je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, unterschiedliche Bereichsleiter und darunter eben vielleicht noch Teamleiter. Und das war's ist relativ dann überschaubar. Ja. Genau. Dann hast du dann so 2, 3, maximal vielleicht 4 Ebenen. Und dann ja, so kannst du das auf 2, 3 Seiten darstellen. So viele Ebenen haben wir bei uns ja schon in einem Projekt. So ungefähr schaut es aus, ja. Das ist tatsächlich so. Ja, ja, also ich glaube, das wichtigste Stichwort an der Stelle ist das Wort Hierarchie. Ja. Denke ich. Denn in einem Unternehmen ist es eben so, nicht wie bei uns in der Demokratie, dass alle abstimmen und dann wird es halt so gemacht, sondern es wird so gemacht, wie es der Chef letztlich vorgibt. Zumeist. Ist ja auch eine Frage des Führungsstils, klar. Das stimmt auf jeden Fall. Und meistens ist es sogar so, dass irgendwo oben, ganz oben beim CEO halt eine Vision anfängt, sage ich mal, oder eine Idee oder in welche Richtung ich mich bewegen möchte strategisch. Und dann wird das eben nach unten durchkaskadiert. Ich glaube, das ist ein Thema, das kann man alleine in 3 verschiedenen Podcasts oder in 3 verschiedenen Episoden betrachten, mal zu verstehen, was eigentlich die Unternehmensvision ist und daraus dann ableiten, was es für die eigene Tätigkeit bedeutet. Weil ich meine, viele Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die gehen halt ihrem täglichen Geschäft nach, die erledigen ihre Aufgabe. Aber manche reflektieren das dann auch gar nicht so vor dem Gesamten, vor dem großen Bild und wo das dann einzuordnen ist und fragen dann vielleicht, hinterfragen das, was sie tun oder können es nicht ins große Ganze einordnen und dementsprechend führt es auch manchmal zu Frustration, weil man eben nicht sieht, wohin ist die Gesamtstrategie ausgerichtet. Und deswegen habe ich für mich irgendwann realisiert, sich mal damit zu beschäftigen, was eigentlich die Gesamtstrategie ist, hilft einem selbst dabei zu erkennen, warum entscheiden Personen vielleicht so, wie sie es tun, Führungskräfte, CEOs, Vorgesetzte und warum muss ich mich jetzt am besten so verhalten, um ja irgendwo erfolgreich zu handeln. Ja, und wenn man das Ganze ganz extrem tatsächlich nimmt und sagt, man hat einen Kaufmann oder eine Kauffrau, die den ganzen Tag nichts macht, außer Leistungsscheine entgegenzunehmen oder ähnliches, je nachdem, um welche Branche es sich handelt, und Rechnungen zu schreiben. Mhm. Und auf der anderen Seite, sagen wir mal, einen Programmierer, egal ob das jetzt ein IT-Unternehmen ist oder ein anderes, eigentlich hat jedes Unternehmen inzwischen irgendwelche Programmierer, weil das meiste ohne Software nicht mehr funktioniert. Und der macht halt den ganzen Tag seinen Code, ist damit sicherlich auch zufrieden, aber der kriegt ja niemals von dem Rest mit, was passiert. Der wird vielleicht nochmal gefragt, wie viele Stunden hast du das gecodet oder hier und da ausgeholfen. Aber von dem gesamten Prozess sozusagen, vom Auftrag bis zur Rechnungsstellung, dem Abschluss, kriegt er ja wirklich nur seinen Part mit. Vielleicht ist ihm ja auch egal, was sein Code letztendlich wert ist und für wie viel der an den Kunden verkauft wird oder was auch immer. Vielleicht hat er einfach nur Spaß am Programmieren und so gerade deswegen arbeitet er in einem Konzern, weil er sich dann auf sein Spezialgebiet fokussieren kann. Ich glaube, darum geht's ja. Ja. Mit Sicherheit. Es gibt halt tausend unterschiedliche Leute, aber was erstmal wichtig ist, bei einer Hierarchie zu verstehen oder als ich frisch in das Berufsleben, sage ich mal, in das Konzernleben eingestiegen bin, da hatte ich ja erstmal nur mit meinem Chef zu tun. Ja. Und ich zumindest habe zu dem Zeitpunkt auch gar nicht unbedingt gewusst, dass er noch einen Chef hat, habe ich glaube ich gewusst. Aber ich habe nicht mal gewusst, wer das ist, wie der aussieht, was der macht, in welchem Bereich das alles einzuordnen ist. Das habe ich... Weiß nicht, es hat mich auch nicht interessiert, weil das hat mich total überfordert in dem Moment, weil ich war so fokussiert auf diesen Bereich, den ich jetzt dort abbilden soll und wie man das am besten macht und habe mich an Kollegen orientiert, also dieses Gesamtbild zu sehen. Mhm. Und ist ja auch erstmal grundsätzlich nicht verkehrt, würde ich sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Man muss sich halt erstmal reinfuchsen und gucken, was in seinem Aufgabengebiet so ansteht. Aber ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die in einem Konzern so links und rechts neben mir arbeiten, nicht unbedingt immer die motiviertesten Leute sind. Das passiert. Kommt vor, ja. Das passiert. Das ist ganz normal. Und davon sollte man sich auf gar keinen Fall irgendwie beeinflussen lassen, sondern sein Zeug halt weitermachen. Ja, weil die Leute, die den Job machen, wo du gerade einsteigst, mit möglicherweise 20 bis 25 Jahren irgendwo in dem Dreh, die machen das möglicherweise schon seit 30 Jahren. Zeit sie in den Beruf eingestiegen sind. Genau. Damals die Generation, die hat den Beruf angefangen und die machen ihn halt immer noch. So, heute ist eher die Mentalität, so alle 2, 3, spätestens 4 Jahre zu wechseln, um was Neues kennenzulernen, vielleicht auch die Firma zu wechseln, so alle 5 Jahre. War zu der Zeit damals, also die Generation meiner Eltern, die hat halt einen Job und mehr oder weniger ist es vorausgeplant, das bis zur Rente zu machen und dann ist Feierabend mit dem Berufsleben. Genau, so ist es. Ja. Im Gegensatz zu jetzt, wo man sagt, ja, so alle 3 Jahre kann man schon oder sollte man schon mal drüber nachdenken, die nächste Herausforderung quasi anzunehmen. Also nicht nur hinsichtlich der gehaltlichen Entwicklung, sondern halt auch der persönlichen, klar. Genau, richtig. Ja. So ist es. Insofern musste ich erstmal verstehen, dass es eine Hierarchie gibt. Also dass mein Chef quasi auch Anweisungen oder Vorgaben, sage ich mal, von seinem Chef bekommt und versucht jetzt sein Team so auszusteuern, dass es für ihn passt. Mhm. Und der Chef auch wieder und der auch wieder und der auch wieder. Und der Letzte, der ist irgendwann dann mal getrieben von, wenn es ein börsennotiertes Unternehmen ist, von Analysten, von Aktionären, Shareholdern, ja. Richtig, seinem Aktienkurs quasi und den Zahlen, die er liefern muss, dass der Aktienkurs passt. Ja, und dann wird das eben runterkaskadiert. Und ich bin dann der Letzte in dieser Schlange quasi, der seinen Fachbereich oder seinen Teilbereich jetzt so abbilden muss, dass das oben passt. Hm. Ja, das du sagst das Wort kaskadieren, ist quasi von oben nach unten einmal das Durchreichen von Vorgaben, Zielen, Messages, wie auch immer, um eben das Gesamtunternehmen in die Richtung auszurichten. Genau, könnte man so sagen. Das Gegenteil, was viel, viel häufiger passiert, denke ich zumindest, ist das Eskalieren. Es sollte zumindest eigentlich im gleichen Maße, es sollte sich irgendwo die Waage halten, dass von oben genauso viel kommt wie von unten nach oben dann, aber ja. Eskalieren, das war auch cool. Als ich das erste Mal eskalieren gehört habe, was hast du das erste Mal gedacht? Ich fasse mir gerade am Kopf. Es war in der Praxisphase, wir haben ja schon gesagt, wir haben beide ein duales Studium gemacht, ich bin in die Praxisphase gekommen und ich glaube, es war direkt am ersten oder zweiten Tag, da fiel dann irgendwie in der Mail oder in irgendeinem Telefonat der Begriff, das müssen wir jetzt eskalieren oder da läuft gerade eine Rieseneskalation. Und ich traue es mich eigentlich gar nicht aussprechen, aber mein erster Gedanke war halt, welche Party eskaliert denn jetzt hier? Auf welcher Party müssen wir eskalieren? Also ich war irgendwie mehr beim Gedanken feiern als bei irgendwas anderem, bis ich dann mal mit einer naiven Nachfrage, was durchaus berechtigt ist, weil als Berufseinsteiger darf man oder sollte man möglichst viele naive Fragen stellen, da lernt man am meisten, bis ich dann mal verstanden habe, nee, es geht einfach darum, nach oben zu signalisieren, hey, ich komme hier nicht weiter, ich brauche bitte eure Hilfe, hiermit stoße ich eine Eskalation an. Also bitte helft mir, ich habe hier einen Stein im Weg, den kann ich nicht alleine beseitigen, ich habe es versucht, es sind die und die Probleme, das wären die möglichen Optionen, bitte entscheidet, was machen wir. Ja, richtig. Also das wäre jetzt quasi die positive Form von Eskalation. Ja, da läuft so nicht, sollte es laufen, ja. Richtig, so sollte es laufen. Da ist nicht neben im Raum eine Riesenparty am Laufen, da müssen wir jetzt hin, sondern es geht einfach eine Ebene höher quasi gestellt, ein mögliches Thema. Es kann auch negativ sein. Es kann auch sein, dass, weiß nicht, irgendein Leistungserbringer, irgendeine Person, irgendeine Funktion nicht funktioniert und die Leute sich dann an seinen oder ihren Chef wenden. Das ist quasi auch eine Eskalation. Ich glaube, problematisch und kritisch wird es dann, wenn Leute nur noch handeln, wenn es über Eskalationen geht. Also wenn dann nur noch das Eskalationsmanagement hilft, um irgendwas zu bewegen. Das habe ich schon in Bereichen festgestellt, dass tatsächlich dann nur noch gehandelt wurde, wenn dann wirklich der Druck da war über eine Eskalation, also quasi eine Ebene höher und dann ein Machtwort gesprochen wurde, so sagt man es ja so schön, ein Machtwort gesprochen wurde und dann kamen die Leute in die Puschen. Vorher ist leider nichts passiert. Das heißt, wenn man quasi so inflationär mit Eskalationen umgeht, ja, und immer wieder einen anstößt wegen Kleinigkeiten schon und bevor man wirklich selbst richtig versucht, das Problem zu lösen, kann das ganz schnell dazu führen, dass man halt abstumpft und ja, dann sich sagt, okay, ist halt wieder eine Eskalation. Ja, ist ja unser Daily Business sozusagen. Ja, kann passieren. Aber grundsätzlich hat eine Eskalation erstmal nichts Negatives, gehört halt zum Job quasi einer Führungskraft dazu, nicht nur ein Team zu führen, sondern eben auch mit sowas umzugehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass erstmal nichts Negatives ist, weil in meiner Anfangszeit, nachdem ich dann verstanden habe, was eine Eskalation ist, lag vielleicht auch an der Erklärung, die ich damals bekommen habe, habe ich damit erstmal nur Negatives verbunden und um jeden Preis eine Eskalation vermeiden, wir müssen es anders schaffen, bis man sich dann mal eingesteht, hey, also ich habe mein Bestmögliches gegeben bis zu dem Punkt oder unser Team, jetzt an dem Punkt kommen wir nicht weiter, wir brauchen eine Entscheidung, ob wir jetzt links rum oder rechts rum gehen, da hängt eine ganze Menge davon ab und dann oben nachzufragen und zu sagen, hey, wir müssen das bitte jetzt eskalieren, beziehungsweise wir brauchen eine Entscheidung von höherer Ebene, ist ja nichts Verkehrtes. Dazu habe ich zwei Gedanken, die mir gerade einfallen. Hau raus. Zum einen, ich wurde schon häufiger gefragt von Berufseinsteigern, die ein bisschen später als ich begonnen haben oder sind. Was ist denn haben? Jetzt richtig? Haben. Ja, mit meinem Dialekt geschuldet, das ist immer schwierig. Ich weiß, das hast du dich verraten. Ist nicht so schlimm. Weiß ja keiner, was für ein Dialekt das ist, oder? Hoffentlich. Hoffentlich. Sehen wir mal. Naja, jedenfalls hat der oder diejenige dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier gleich am Anfang mal gezeigt dir, dass ich was tue. Ja, ich habe, weiß ich nicht, ein Headset bestellt und ich habe eine Schulung geordert und ich habe dies und das gemacht und ich habe überall erstmal meinen Chef auf Kopie genommen. Ja? Ja, okay. So, und dann frage ich, habe ich gesagt halt, erstmal komisch finde ich, aus Sicht des Chefs, das würde ich zumindest aus Sicht der Führungskraft komisch finden, daran merkt man halt, dass der oder diejenige noch nicht so viel Erfahrung hat. Hm. Aber zum anderen hat so ein Chef oder eine Führungskraft auf Kopie setzen immer so was Eskalatives. Jetzt, wenn man zu zweit in einem Mail-Thread ist, dann ist es noch nicht so tragisch. Aber wenn das jetzt mit mehreren Leuten ist und auf einmal kommt da eine Führungskraft mit drauf, ja, auf einmal, dann hat das so was Eskalatives gleich. Selbst wenn die auf Kopie steht hier, da kann man jetzt auch noch ewig drüber diskutieren, wie man mit Mails umgeht. Da sollten wir mal eine komplett eine eigene Podcast-Folge vielleicht nochmal zu machen, wo wir schon auf die Schnauze gefallen sind, was wir gelernt haben in der Zeit. Aber ja, das ist halt so eine Sache, das hätte ich geschickter gelöst. Hm. Ich hätte halt einfach, weiß nicht, mich bei Person XY für eine Schulung angemeldet und danach, wenn ich dem Chef unbedingt sagen möchte, dass ich das gemacht habe, hätte ich die Mail nochmal weitergeleitet und hätte gesagt, hier, zu deiner Info, habe mich jetzt angemeldet. Sowas in dem Dreh. Das sagst du jetzt so und siehst du so, nachdem du ja schon einige Jahre Berufserfahrung hast. Du hast das ja auch irgendwie bei hart gelernt. Also Klar. Irgendwo hast du es dann vielleicht mal gemacht und der Chef hat dich möglicherweise gefragt, hey, warum nimmst du mich mit auf CC? Was besuche ich auf der Mail? Ich kriege eh genug den ganzen Tag, da brauche ich nicht noch die Mails auf CC, von denen ich gar keinen Nutzen habe. Genau. Aber ich glaube, das ist auch so die Mentalität, wenn man aus der Schule kommt. Das hat man, glaube ich, in der allerersten so zur Erklärung in der Folge angesprochen, wo es um das Thema geht, Feedback, man bekommt ja Dauerfeedback in der Schule und sagt ja immer wieder, hey, das ist mein Stand aktuell, lieber Lehrer oder lieber Dozent, meine Seminararbeit, so und so weit bin ich und so schaut's aus. Berufsleben, gehen die Führungskräfte, zumindest die ich kennengelernt habe, davon aus, dass du deine Sache machst und du dich meldest, wenn du Probleme hast, ansonsten genau. Go for it. Dass du dich meldest, wenn du Probleme hast. Weißt du, was mein allererster Chef zu mir gesagt hat? Am zweiten Tag, glaube ich. Da hat er zu mir gesagt, der war nämlich an einem anderen Standort als ich, also 108, also quasi virtueller Chef, natürlich habe ich ihn ab und zu gesehen, aber ja. Der war 180 Kilometer von mir entfernt und ich habe den alle 2 Wochen vielleicht mal gesehen. Da hat er zu mir gesagt, ja, je weniger wir uns hören, desto besser machst du deinen Job. Hm. So heute sage ich, so ein Bullshit. ich bin doch Berufsanfänger. Du kannst einem Berufsanfänger doch nicht sagen, melde dich nicht bei mir. Oder jedes Mal, wenn du mich anrufst, dann ist das ein Zeichen für mich, du hast es nicht unter Kontrolle. Traut sich ja niemand anrufen. Genau. Ja. Das ist ja der letzte Quatsch, weil du brauchst so viel Guidance in der Zeit, wenn du anfängst. Du musst so oft nachfragen. Du möchtest auch nachfragen, wenn du ein bisschen Drive hast. Und so eine Message dazu senden, ich glaube, das war... Guck mal, ich kann mich heute noch daran erinnern. Hm. Das ist ziemlich fatal in meinen Augen. Würde ich niemals machen. Also das würde ich auch heute einer Führungskraft gegenüber oder meiner immer ansprechen. Würde ich sagen, nee, sehe ich jetzt nicht so. Hm. Weil Führungskräfte stehen da drauf, Kontra zu kriegen. Kontra habe ich. Auch so ein Punkt, Kontra, ja. Zu kriegen. Kontra. Ja, also ich glaube, das ist sowieso nochmal so eine Sache, Verhalten Führungskräften gegenüber im Team und so weiter. Wie bereite ich mich vor auf Mitarbeitergespräche? Wie mache ich sowas? Wie kann ich meine Entwicklung antriggern? Auch nochmal eine ganz eigene Folge. Mhm. Weil da habe ich schon auch alles erlebt. Ja, also wirklich, da gibt es einiges zu erleben. Ja, also wirklich. Da wie immer ist es abhängig von den Personen, von den Führungskräften, von den Persönlichkeiten an sich. Jeder macht es halt anders. Ist ja klar, jeder hat seinen eigenen Stil. Genau. Und die meisten empfehlen dir genau das zu machen, was sie selber getan haben. So. Und auch das ist eine eigene Folge wert in meinen Augen. Ja. Ja, auch damit habe ich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Das ist auch. Weil da kannst du kannst als junger Mitarbeiter in 1000 Richtungen gehen. Du kannst dich, wenn du programmieren möchtest, so richtig hart in die fachliche Ecke begeben, so richtiger Experte auf deinem Fachgebiet werden oder, weiß nicht, wenn du Ingenieur bist oder was auch immer, ein richtig harter Experte, dann kannst du aus diesem Job heraus aber auch für solche Themen zum Beispiel Projektmanager werden. Wäre klar. Auch möglich. Ist halt weniger in der Tiefe, aber dann steuerst du halt Projekte aus und später mal vielleicht Programme, halt Programme, mehrere Projekte, steuerst du halt die Projektleiter aus. Du kannst dich in die Vertriebsrichtung begeben, du kannst sagen, ich verkaufe das, was ich kenne oder ich verkaufe alles, weil ich bin sowieso ein Vertriebstyp. Ja. Oder du kannst sagen, ich werde Führungskraft, Manager, ja, so ganz unabhängig von allen Themen, ich bin mehr so der Management-Typ. Deswegen, ich glaube, da ist keine Richtung vorgegeben. Ich glaube, deswegen arbeitet man ja auch im Konzern, oder? Weil man sich auf eine Sache spezialisieren möchte, kann, um darin besonders gut zu sein. Und nicht jetzt zu sagen, ich gründe was und mache alles, was auch durchaus seine Reize hat, natürlich. Aber zu sagen, im Konzern, ich fokussiere mich auf die eine Sache und der möchte ich der Beste sein, um dadurch ja auf der Karriereleiter nach oben zu steigen und entsprechend auch den Verdienst mir zu erarbeiten. Ja, ich glaube, das ist der Grund, warum man im Konzern arbeitet. Ja, so ist es. So, und dann... Nach 3 Jahren oder nach 2 Jahren kommt der typische neue Rhythmus in Konzernen. Was passiert dann? Wird erstmal umstrukturiert. Ja. Es ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Warum wird denn umstrukturiert? Also ich habe es bisher immer so erlebt, dass irgendeine Veränderung an der Spitze stattfand, weil auch diese Menschen, die Führungsverantwortung haben und auch auf entsprechend hohen Ebenen sind, sich sagen, es ist Zeit, alle 3, 4, vielleicht 5 Jahre was Neues zu machen, vielleicht einen neuen Bereich zu übernehmen, in einem anderen Land was Neues zu machen, wie auch immer, oder das Unternehmen gar zu verlassen. Oder die Zahlen haben nicht gepasst und die werden halt gekickt. Ja. Weil das Ganze am einfachsten machen, eine Führungskraft. Entweder du gehst oder du wirst gegangen, ja, klar. Genau. Und dann kommt Neuer und was machst du denn als neue Führungskraft, als neuer Verantwortlicher? Du sagst dir, ja, du musst jetzt erstmal zeigen, dass du da bist, du musst was verändern, du musst was anders machen, als vorher vielleicht schon lief, aber nicht so gut. Es gibt immer was zu optimieren, klar. Also es gibt immer irgendeinen Bereich, wo man sagen kann, hey, der Vorgänger hat zwar einen guten Job gemacht, aber da könnte man noch nachbessern. Und der einfachste Weg zu zeigen, hey, es ist eine Veränderung, ist jetzt nicht zu sagen, das ist unsere neue Vision und 3 Sätze an irgendeinen Beamer zu werfen, sondern zu sagen, jetzt würden wir erstmal das und das ein bisschen umstrukturieren. Es macht ja viel mehr Sinn, die Sachen zu zentralisieren, zusammenzufassen. Dadurch lassen sich Kosten sparen, dadurch sind wir produktiver. Die ganzen typischen Argumente, die man kennt in dem Zusammenhang. Und dann findet halt eine Umstrukturierung statt und plötzlich wandern die Verantwortungsbereiche so ein bisschen und dann sagt man, hey, der erste Change ist gemacht, wir sind auf dem guten Weg und jetzt geht's damit weiter. Genau. Ja. Finde ich, der Gedanke ist cool übrigens, mit da werden 3 Sätze auf den Beamer geworfen. Weil so wird vieles gemanagt, ja. Mit PowerPoint, irgendwelchen Standardfolien, wo einfach irgendwelche Sätze reingeschrieben werden. So, zweites Tool. That's our vision. Was ist das zweite Tool? Nach PowerPoint meinst du? Excel? Ja, natürlich. Ja? Das wichtigste Tool, glaube ich, in jeder großen Firma. Sofort, würde ich sofort unterschreiben. Kann man ich glaub, Zahlen ich würde sagen, es ist wichtiger als PowerPoint. Ist wichtiger, ne? Ja. Ist recht. Aber kannst du auch ein Word an die Wand schmeißen und da irgendwas reinschreiben. Das stimmt. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, also das, mir zumindest persönlich ist es ganz wichtig, weil es bei mir mal irgendwann Klick gemacht hat, warum wird denn alle 3 Jahre umstrukturiert und warum, weil es kommt ja dann immer so ein Murren aus der Belegschaft von den Mitarbeitern, jetzt wird schon wieder was verändert und mein Aufgabenbereich wandelt sich wieder und jetzt habe ich wieder neue Kunden oder neue Leute, an die ich berichten darf, muss, wie auch immer. Und mal zu verstehen, warum das so ist, warum diese Bereiche wandern, hat halt meistens in meinen Augen damit zu tun, dass sich an der Spitze was ändert in dem Bereich oder im Gesamtunternehmen, wie auch immer. Kann ja beliebig auf einer beliebigen Ebene sein. Und dann ist halt das erste Ding, was man macht als neue Verantwortliche, zu sagen, ich strukturiere erstmal ein bisschen um ein Zeichen zu setzen. Okay, jetzt bin ich da, jetzt weht ein anderer Wind, jetzt machen wir so und so. Jetzt gehen wir links rum, nicht rechts rum. Ja. Entweder von dort oder es wird halt aus anderen Gründen umstrukturiert. Kann auch passieren. Kostenoptimierung. Wodurch kannst du am leichtesten Kosten sparen? Was ist der größte Kostenfaktor von jeder Firma wahrscheinlich? Ja, sind die Leute. Allermeisten ist es Personal, ja. Richtig, sind die Leute. Ja, kommt auf die Branche an natürlich. Wenn du dich irgendwo in der Industrie bewegst mit vielen Maschinen etc., hast du wahrscheinlich mehr Fixkosten in Form von Maschinenanlagen, Gelände, Gebäude und so weiter. Aber jetzt zum Beispiel in IT gespiegelt, ist es halt Personalkosten, klar. Klar, genau. Und wie wirst du Leute los? Indem du denen die Aufgabe wegnimmst. Wobei man ja auch ein bisschen unterscheiden muss, glaube ich, zwischen Restrukturieren und Umstrukturieren. Zumindest ist es was anderes? Also ich habe es so wahrgenommen, tatsächlich. Das ist das Gleiche. Umstrukturieren ist tatsächlich, die Leute zu shiften, A, B. Und Restrukturieren ist wirklich der negativ behaftetere Begriff, zumindest in meinen Augen, so wie ich es wahrgenommen habe. Also man sagt, okay, Restrukturieren heißt doch tatsächlich, eine gewisse Anzahl X an Personen werden freigestellt von ihrem Beruf. Meinst du vielleicht rationalisieren? Nee, ich meine schon restrukturieren, tatsächlich. Okay. Ja. Kann sein. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch wahrgenommen. Dann lerne ich jetzt gerade schon wieder was. Ja, und ein Ziel unseres Podcasts erfüllt sich somit. Dass ich einfach mal, es kann ja wirklich sein, dass ich die Annahme für mich getroffen habe, als ich es das erste Mal gehört habe. Hey, das eine ist das andere ist das. Und ich immer in der Annahme gedacht, überlegt habe, jedes Mal, wenn ich den Begriff gehört habe. Und jetzt plötzlich beim lauten drüber nachdenken, stellt sich raus, er ist gar nicht so. Ich glaube, das ist das Gleiche. Okay. Also ich lasse mich gern von dir überzeugen, aber es wird jedenfalls irgendwas verändert. Und stimmt. Jetzt egal, wie wir es jetzt nennen, ob um- oder restrukturieren, wie wirst du Leute los, indem du ihnen die Aufgabe wegnimmst oder indem du halt sagst, in diesem Bereich haben wir halt noch 5 Plätze offen, sieh zu, wo du bleibst. Ist jetzt sehr negativ formuliert. Das ist sehr, sehr negativ formuliert, das stimmt. Aber es muss ja nicht mal bedeuten, dass die Leute gekündigt werden. Das ist ja auch nicht der Fall. Das passiert in der Regel nicht. Ich wollte, dass du das sagst, deswegen habe ich das mit dem negativ formuliert. Genau, es passiert nicht. Ja. Sondern was passiert ist, dass die Leute sich in einem riesigen Konzern so viele Möglichkeiten erarbeiten können oder auch so viele Möglichkeiten haben, dass die einen anderen Job machen können, der gefragt ist. Also wenn du seit 25 Jahren deinen gleichen Job machst und der halt in der Zukunft einfach ist, weiß ich nicht, eine veraltete Technologie oder sonst was und das wird einfach zukünftig nicht mehr gebraucht, dann ergibt es schon Sinn, dass man sich nochmal nach was Neuem umguckt, auch wenn man schon ein paar Jahre älter ist. Wobei es halt mit jedem zusätzlichen Jahr, das man in einem Job verbringt, wenn du sagst, das Beispiel 25 Jahre, wird es halt immer schwieriger. Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn du 25 Jahre die gleiche Tätigkeit gemacht hast, dann plötzlich zu sagen mit, wie alt ist man dann? Wahrscheinlich 50, wobei doch da, 50 so in dem Drehraum, zu sagen, hey, jetzt mache ich nochmal was komplett anderes, kann ich schon nachvollziehen, ist schwierig. Und natürlich muss man da als junger Mitarbeiter im Konzern, wie wir beide sind, auch ein bisschen Verständnis aufbringen dafür, dass sich vielleicht nicht jeder direkt bewegen möchte, wie wir beide uns auch immer irgendwie nach 3 Jahren jetzt bisher die nächste Tätigkeit gesucht haben. Aber grundsätzlich sollte es halt so sein, ja. Dass es scheiße ist, glaube ich, ja. Das ist auch so. Aber dass es deswegen gemacht wird, ist, denke ich, auch unumstritten, oder? Klar, es wird ja auch mal schnelllebiger. Halt genau, dass es halt ein Punkt dessen ist. Also eine Umstrukturierung auch dafür da ist, um halt Leute in die richtigen Jobs zu bringen, um Leute aus den falschen Jobs rauszubringen. Warum sollte ich sonst unbedingt nochmal umstrukturieren? Es sei denn, ich möchte eine neue Vision vorgeben. Es ist halt auch ein Paar dessen, weiß ich nicht, du machst eine neue Abteilung auf, die super Zukunfts-Tech-Abteilung ist und allen anderen legst du nahe, sich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, wir bewegen uns gerade hier zu negativ, in die falsche Richtung. Ich wollte gar nicht so tief wollte ich da gar nicht rein. Aber es stimmt schon, ja. Aber es ist halt so, also es gehört zum Konzernleben irgendwie dazu. Ja, klar. Ja? Und deswegen muss man zusehen, dass man rechtzeitig seinen Arsch hochkriegt. Weil sonst hat man glaube ich, nicht so schönes Konzernleben. Stimmt, ja. Man sollte halt versuchen, immer irgendwo dort aktiv zu sein. Genau. Wo es halt interessant ist, aber wo es einem auch selbst Spaß macht, klar, wo halt was abgeht, wo man das Gefühl hat, dort geht es in Zukunft hin. Das ist ein Bereich, der sich in Zukunft entwickeln wird. Und wenn ich mir dann von vornherein eine Abteilung suche, die deren Aufgabe es ist, irgendwie, mir fällt gerade kein passendes Beispiel ein, aber irgendwas zu administrieren, was in Mainframe. Windows XP, keine Ahnung, was denn Support verliert. Mainframe, ja, blödes Beispiel, weil er sitzt wieder am Kommen, ne? Kann man fast sagen. Weil Blockchain-Technologie ganz gut drauf läuft. Da weißt du mehr als ich. Habe ich letztens gehört oder zumindest gelesen so ein bisschen, ja. Okay. Also vor dem Hintergrund wird es tatsächlich wieder spannend, Mainframe. Aber jetzt mal Windows XP, wo der Support ausgelaufen ist und ich mich jetzt als Berufseinsteiger darauf fokussiere, ich möchte jetzt Windows XP-Administrator sein, läuft vielleicht nicht ganz optimal dann. Also ja, sollte man sich eher darauf fokussieren, was zu dem, was halt auch Zukunftspotenzial hat. Richtig, genau. Und das sind übrigens, also was auch noch zu diesem Org-Thema sehr gut passt, ist, Manager oder, ich sag mal, hohe Bereichsleiter denken ja nicht in, die kennen ja nicht alle. Die kennen ja nicht alle ihre Mitarbeiter. Ja, klar. Sondern die denken in Bereichen. Die denken in Bereichen und kennen ein paar Leute, ein paar Gesichter. Das war's, kennen ihre Führungskräfte und vielleicht die noch da drunter und das war's dann aber. Und aus dem Grund ist es, glaube ich, was jedwede Förderung angeht, seien das jetzt Schulungen, seien das jetzt persönliche Maßnahmen, seien es Gehaltsmaßnahmen, ist es nie verkehrt, in einem Bereich tätig zu sein, der gut ist, ja, der zukunftsweisend ist. Und nicht der alte Bereich, weil da will halt eine Führungskraft keine Kohle mehr reinstecken. Ist ja auch logisch. Ja, ja? Und dann sitzen die da alle, ist ganz witzig, wie heißt er nochmal? Der Professor Dück. Professor Dück, der hat immer lustige Sachen erzählt. Kennst du das eine, wo er davon berichtet, dass er in seinem Leitungskreis sitzt und die Gehaltserhöhung. Du hast mir das YouTube-Video mal geschickt, genau, ja. Die Gehaltserhöhung haben möchte für seine eine Mitarbeiterin. Ja. Und dann sagt er so, ja, hier, ich hätte gerne die Gehaltserhöhung. Darf ich antworten? Ja, die Gehaltserhöhung für die, weiß nicht, Frau Müller. Ja, wer ist das? Kenne ich nicht. Genau. Kenne ich nicht. Ja, wenn ich die nicht kenne, dann hat sie die wohl auch nicht verdient. Dann ist sie nicht visibel. Genau, geht es nicht. Visibilität. Genau, ja. Visibilität. Ist vielleicht auch ein Thema, das man mal ganz separat aufgreifen könnte. Visibilität, ja, auf jeden Fall. Und der Dr. Dück sagt dann, ja, aber ich kenne die. Und dann sagt der weiß nicht, CEO oder was das zu dem Zeitpunkt war, das gilt nicht. Das gilt nicht. Ja, der macht das ja dann immer in seinem geilen Stil. Und ja. Ja, das finde ich, spiegelt das ganz gut wider. Also es hätte jetzt nicht mal was mit einem Bereich zu tun, aber... Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Man liest, ja. Man lernt einiges, wenn man sich den, wie heißt der? Dr. Dück. Dr. Dück? Ja. So ein bisschen anguckt. Kann man sowas in die Shownotes reinpacken? Ja, mit Sicherheit machen wir. Können wir machen, ne? Können wir mal anpeilen. Ich hab sogar, der hat ja mehrere Auftritte, mehrere Videos. Ja. Das Coolste packe ich mal mit rein. Cool. Ist ganz lustig. Der macht immer seine gleiche Folie und sagt dann immer, das ist hier von Adobe Stock, habe ich gekauft für 2,99 meine Folie. Das ist total cool. Ja. Ja, also Visibility ist auch noch so ein Thema, vor allem für junge Leute. Also ich denke mal, zu Beginn ist es erstmal wichtig, dass man halt in seinem Job reinhaut. Ja, dass man sich vertraut macht mit den Dingen, die man halt tun soll. Und wenn man dann eine Weile dabei ist, sagen wir mal ein halbes Jahr, Jahr, so, dann denke ich, ist es an der Zeit, auch mal darüber hinaus neue coole Dinge zu machen, um eben visibel zu werden. Und dieses Thema Visibility, wie wir das gemacht haben, wie man das machen kann, ohne dabei die ganze Zeit, weiß nicht, den Managern, ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt, in die Hose zu fassen. Ich dachte, du willst was anderes sagen, aber es ging in dieselbe vulgäre Richtung. Ich wollte auch was anderes sagen, aber ich habe es nicht gemacht. Ja, okay. Weil wir sprechen ja immer noch mit irgendjemandem. Wir wissen ja gar nicht, wer zuhört. Ja, Andy, ich denke, das reicht für die erste Folge mal. Ja, es war erstmal ein Anriss quasi. Ein Einstieg. Ein Einstieg. Und das Thema Hierarchie hat sich dafür auf jeden Fall angeboten. Oder allgemein Organisation. Wir haben gemerkt, das ist alles ziemlich groß. Und in die Detailthemen, die wir jetzt schon angesprochen haben, werden wir in den nächsten Folgen eingehen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Wir haben jetzt ja immerhin auch schon 23.15 Uhr. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, möchte ich an der Stelle noch anfügen. Das ist also unser Zitat des Tages. Ein Zitat des Tages? Ja, das gut, ist jetzt unser Zitat des Tages. Und nächstes Mal kommt dann ein anderes Zitat des Tages. Und das kommt dann von mir, weil ich habe nämlich schon eine Idee. Alright. Also, stay tuned. Bis zum nächsten. Ciao, Andy.